schläfst, steh auf, geh raus, auch wenn du dich nicht bewegst. Schau in dein Gesicht, bist tief in ein Spiegelbild. Kennst du denn dein Lachen nicht, dass du immer mehr vergisst? Halt deine Träume fest, denn sie machen immer stark. Zeig, du bist schwach und du merkst, dass du nicht mehr kannst. Diese Welt ist hart, du hast vieles durchgemacht, Bruder, doch vielleicht ist sogar morgen schon dein bester Tag. Halte deine Engel fest, lass die Sonne nicht hinkommen. Schätze deine eigene Kraft, jeder kann ein Herz bekommen. Und wenn du glauben kannst, glauben auf ein besseres Leben, dann veränder es, willst du es, dann wechsel es. Du kannst alles haben, alles was dein Herz begehrt. Fange deine Sterne auf und merke dir nur diesen Vers. Alleine deinen Vers, den die Zeit für dich bringt. Wir sind in der Hölle, doch ich höre, wie die Engel singen. Halt den Himmel wach, solange es Wunder gibt. Und ich halte fest, schau, was die Tage bringen. Meine Augen lassen Feuer auf die Erde fallen. Und mein Glauben ist für immer meine Schmerzkeit. Es ist aus, wenn du willst, doch du willst nicht. Es ist hart und ich trag diesen Wind mit. Mir ist egal, was auch kommt oder war, denn vielleicht ist sogar morgen mein bester Tag hier. Glaub daran, was passiert, das ist Schicksal. Auch wenn es nicht passt, gehe deine Wege und irgendwann geht das Licht an. Geh nicht auf Distanz, stell dich deinen Problemen und ich glaub daran, du wirst sie regeln. Es regnet, doch irgendwann kommt dann wieder die Sonne her. Es ist vollkommen schwer, doch wenn es nicht schafft, ist zu schwach. Und die Macht von dem Herrn nimmt die Macht von dein Herz, aber blick auf. Du kannst es schaffen, denn wenn die Feinde da kommen, gibst du auf. Sieh ein Blick drauf, ich glaub, alles ist machbar. Denn die Engel singen für dich ein Lied und geben dir Kraft ab. Was wäre, wenn? Diese Frage gibt es nicht. Denn du machst alles, was du denkst. Also weine nicht, weil du vor Tränen vor anderen Leuten deine Feinde kriegst. Du weißt, ich schreibe diese Zeile mit Hoffnung für dich. Denn Gott gibt dir Licht hier. Halt den Himmel wach, solange es Wunder gibt. Und ich halte fest, schau, was die Tage bringen. Meine Augen lassen Feuer auf die Erde fallen. Und mein Glauben ist für immer meine Schmerzkeit. Es ist aus, wenn du willst, doch du willst nicht. Es ist hart und ich trag diesen Wind mit. Mir ist egal, was auch kommt oder war. Denn vielleicht ist sogar morgen mein bester Tag hier. Halt den Himmel wach, solange es Wunder gibt. Und ich halte fest, schau, was die Tage bringen. Meine Augen lassen Feuer auf die Erde fallen. Und mein Glauben ist für immer meine Schmerzkeit. Es ist aus, wenn du willst, doch du willst nicht. Es ist hart und ich trag diesen Wind mit. Mir ist egal, was auch kommt oder war. Denn vielleicht ist sogar morgen mein bester Tag hier.